Als erstes wollen wir uns heute mal nochmal darüber unterhalten, wie Sie am Sonntag vor dem Ableben Brauns denn mit Feuerbach zusammengekommen sind und auf welche Art Sie ihn veranlasst haben, zu diesem Wochenende eine Annonce in der Zeitung wegen des Warenverkaufs zu setzen. Ich hatte auch Veranlassung von Dr. Braun und von seinen Herrn Holzschuh und etlichen Leuten gehört hatte, dass im Rheinland höhere Preise für Gebrauchtwagen bezahlt wurden. Zu der Zeit war die große Base mit den VWs überall, vielen, weil ein neuer Volkswagen in Sicht war. Und ich habe zu dem Zweck an die Mutter oder an den Sohn Feuerbach geschrieben, man möchte ein oder zwei Inserate in den Stadtanzeiger aufgeben. Wagenverkauf, VW, Baujahr 56 und Preis, das weiß ich jetzt nicht. Mit Preis, das kann ich nicht sagen. Und das ist auch erfolgt. Die Annoncen sind erschienen mittwochs und samstags. Und dann habe ich gebeten, man möchte die Adresse Köln Bonnerwald 100 angeben, wo eben Frau Feuerbach wohnt. Weil ich diese Moleste meiner Mutter nicht zumuten konnte, außerdem liegt das Haus meiner Mutter weit ab in Bonn, in Himmelswerk. Und diese Reise war schon seit langem geplant, nun kam aber dazwischen die schwere Erkrankung meiner Mutter. Und dann bin ich... Wann wurde Ihre Mutter schwer krank? Meine Mutter wurde etwa 3 Wochen vor diesem Termin, das geht alles aus meinem Tagebuch hervor, krank. Und zur gleichen Zeit war ich sehr schwer krank, ewig mit hohem Fieber und hatte Stirnhöhlen und Kieferhöhlengeschichten und bekam bei Dr. Wittmann in Bestrahlung auf Veranlassung Dr. Brauns. Wo waren Sie während Ihrer Krankheit, in München oder in Bonn? Ich war in München. Herr Dr. Braun hat mich einige Male aufgesucht und Herr Wittmann hat 10 Bestrahlungen gemacht und ich war so krank, dass ich nicht mit dem Wagen hinfahren konnte, sondern mit der Taxe hinfahren musste, weil ich sehr hohes Fieber hatte und eine Stirnhöhlenverhärtung beiderseits. Und Herr Dr. Braun hat mich zu diesen Besuchen übrigens einige Male begleitet. Ja, also Sie haben Feuerbach oder dessen Mutter schriftlich beauftragt, eine Annonce in der Zeitung zu setzen wegen des Warenverkaufs. Ja. Und die Annonce ist dann tatsächlich auch erschienen? 2 Annoncen, mittwochs und samstags. Und es kam... Wann fuhren Sie dann mit dem Wagen nach Bonn? Ich fuhr, als ich von der Einlieferung meiner Mutter ins Krankenhaus, freitags um 11 Uhr, mittags bin ich gefahren. Ist das kleine Tagebüchlein nicht zur Hand? So könnte ich da ein bisschen nachhelfen, dass ich nur keine... Hier steht Wageninserat, das habe ich vorher geschrieben, eingerandet. Am Mittwoch, den 6. und am Sonnabend, den 9. ist das Wageninserat im Stadtanzeiger in Köln erschienen. Ja. Und meine Mutter ist etwa, hier steht 40 Fieber bei mir, hier steht, geht das alles draus hervor. Hier, am Sonntag, den 13. März, war meine Mutter schon sehr krank. Das geht hier aus einem Telefonat hervor, meine Bemerkung dazu. Dass meine Mutter Todesgedanken geäußert hat. Und schon im März. Im 13. März. Da wurde sie schon krank und ich konnte nicht hinkommen, weil ich dann für 3 oder 4 Wochen, hier steht immer Besuch bei Dr. Wittmann, Röntgen, meinen Kopf, schwere Kieferhöhlenvereiterung, vielleicht Operation, Versuch mit Kurzwellenbestrahlung, Otto sehr besorgt und nett. Dann wieder Kurzwelle, ich kann nur mit Taxi fahren, so krank bin ich. Nasenspülung mit Heublumen, Besuch Otto mit Cognac zu Bett, Kurzwelle, zu Bett gelegen. Meine Mutter ruft an, spricht sehr matt, große Sorge. Also da war meine Mutter sehr krank schon. Und dann kommt also jetzt, ich habe 10 Kurzwellenbestrahlungen bekommen. Die letzte offenbar am Montag, Kurzwelle, Dienstag. Mittwochabend kam jetzt diese furchtbare Geschichte mit den Zahngeschichten. Das war am 6. April, als Herr Stahlberg mir im Unterkiefer die Zähne ziehen musste, als eine völlige Veralterung auftrat. Das kam sehr überraschend. Auch auf Veranlassung von Brauns ist das geschehen. Und am Donnerstag sind die Fäden rausgenommen, alles wund. Und dann kommt Freitag, Anruf, 11:30 Uhr. Mutter sehr schwer krank ins Krankenhaus, fahre sofort hin. Um 20 Uhr bin ich bei meiner Mutter im Krankenhaus. Werner ist auch da, mein ältester Bruder. Sieht sehr böse aus und so. Und samstags kommt also jetzt das Wageninserat. Und Sonntag, Kirche um 7 Uhr, Krankenhaus war immer bis 11 Uhr, dann nach Köln gefahren und endlich den Wagen verkauft. 2500 an Fehrbach. Es war sehr schwer. Dazu kann ich also aus dem Kopf sagen, dass vielleicht drei Interessenten aufkreuzten, die höchstens 2000 Mark boten. Und ich nachmittags um 3 Uhr sagte, also ich fahre wieder nach Bonn, also kann ich den Wagen auch wohl nicht loswerden, es kommt wohl kein Mensch mehr. Als Herr Fehrbach dann mit einer sehr gönnerischen Miene sagte, dann muss ich eben den Wagen kaufen. Ja, wieso? Er hätte ja einen da stehen. Ja, dann würde er den verkaufen, dann würde er jeweils los. Das wäre Baujahr 53 und dieser wäre 56 und so. Und dann einigte man sich auf den Preis von 2,5. Und ich war sehr überrascht, dass er 1800 Mark etwa oder 1850, das habe ich leider nicht notiert, im Hause hatte. Nein, das habe ich nicht notiert. Hier steht nur, es war sehr schwer. Ich kann verkauften Wagen einige Tage benutzen und dann Schluss. Dann wieder immer bei Männern und so reizenden Schwestern, die alles tun. So. Ja, das war dann sind Sie an diesem Freitag nach Bonn gefahren, um Ihre Mutter zu besuchen. Ja, in der Nur deshalb. Ja, sicherlich, Mutter zu besuchen. Und dann kam ja das Wageninserat dazu. Nicht, das stand ja samstags in der Zeitung und mittwochs schon. Ich hatte an sich geplant, diese Reise. Aber ich sollte erst samstags fahren, weil Dr. Braun noch den Freitagnachmittag mit mir unbedingt zusammen sein wollte. Ich war ja wochenlang krank und er sagte, ich sollte noch einen Tag warten. Ich war halt eben so gesundheitlich. Hat er am Freitagnachmittag nicht Sprechstunde? Nein, er hat Freitagvormittag Sprechstunde. Immer montags von 3 bis 7, dienstags von 9 bis 1, donnerstags 3 bis 7 und freitags von 9 bis 1. Immer, schon seit langer Zeit war das so. 16 Stunden arbeitet er in der Woche. Er tat das ja auch nur aus steuerlichen Gründen, um seine Sachen abzusetzen. Brauchte das Geld ja nicht. Wann begaben Sie sich am Freitag oder Samstag zu Fehrbach? Gar nicht. Am Sonntag um 11 Uhr bin ich erst. Erst am Sonntag um 11 Uhr. Sonntag um 11 Uhr. Bitte. Am Sonntag um 11 Uhr. Waren Sie pünktlich um 11 Uhr bei ihm? Ja, das weiß ich nicht. Ich bin um 11 gefahren, steht hier. 11 Uhr, wie steht es denn jetzt? Wann haben Sie ihm den Kraftfahrzeugbrief übergeben? Sofort. Also an dem Mittwoch, als er mir den Rest zahlte, als den Wagen ablieferte. Er war so liebenswürdig und ließ mir den Wagen. Damit fuhr ich also wieder nach Bonn und er sagte, er brauchte ihn ja auch nicht, er müsste erst den alten ja auch verkaufen, er braucht ja nicht zwei Wagen zur gleichen Zeit fahren. Und ich könnte den Wagen abliefern, wann ich wollte, im Laufe der Woche, solange ich wollte. Und das ging schon in Ordnung. Und dann haben wir ein kleines Schreiben gemacht, einen kleinen Kaufvertrag, den habe ich in meiner weißen Tasche, die unten abgegeben ist. Und genau wie Paul es mir vorher gesagt hatte, wie besichtigt und Probe gefahren, das war das wichtigste Wort, sollte ich in den Kaufvertrag hineinschreiben, das habe ich auch getan, so einen kleinen Zettel, hat er unterschrieben, ich auch. Er hat mir 1800 oder 1850 Mark gegeben und ich fuhr nach Bonn wieder zu meiner Mutter. Und Montagabend kam der Anruf von Dr. Braun, und er überredete mich, am grünen Donnerstag nach München zu fahren. In der Hauptsache wegen des, ich sollte unbedingt mal kommen, er hätte mir manches mitzuteilen. Also wann kam der Anruf, Dr. Braun? Der hat eine Minute nach 7 am Montagabend angerufen. Wie immer eine Minute nach 7. wenn ich in Bonn war. Das ist so, ja. Kam der Anruf immer regelmäßig eine Minute nach sieben? Immer regelmäßig eine Minute nach sieben. Wenn ich ein Anruf mal dabei, der zwei Minuten nach sieben kam? Nein, Herr Braun ist ein ganz glücklicher Mensch. Ging Ihre Uhr immer richtig? Ich war immer bei meiner Mutter. Ich war denn ja sowieso zu Hause sonst, nicht wahr? Ich bin aber jetzt extra aus dem Krankenhaus in die Bergstraße gegangen, also in mein Elternhaus gegangen, um den Anruf dort zu erwarten. Und da hat Braun sehr lange und eingehend mit mir alles Mögliche besprochen, dass er sehr nette Leute kennengelernt hätte, mit denen er in Spanien was machen wollte und dass er, das wäre ein junges Ehepaar und die würden mir auch gefallen. Und ich sollte doch am Donnerstag kommen, dann wäre er in München. Und dann habe ich ihm erzählt, dass er den Wagen verkauft hätte und das fand er ganz stolz, den Preis, 2,5. Und sagte, na, über den Rest, da blieben ja 500 Mark Rest, denn ich hatte 1500 plus 1500 gezahlt. Das waren 3000 Mark, die hatte Braun bekommen von mir, als er mir den Kraftfahrzeugbrief aushändigte. Nicht? Sonst hätte ich ja den Wagen gar nicht nach Bonn nehmen können, beziehungsweise nach Köln zum Verkauf nehmen können. Es war immer alles sehr korrekt bei Braun und mir. Und sagte er, na, über die 500 werden wir uns einigen, sagte er. Also er wollte bestimmt teilen, hätte mir bestimmt 250 Mark mitgegeben oder sogar noch mehr. Weil ich ihm ja 3000 gegeben hatte und der Wagen war ja gefahren worden. Ja, und wann hat er dran angerufen, an welchem Tag? An dem Montag. Am Montag, den 11. Und was haben Sie da vereinbart geplant, dass Sie wann kommen? Am Donnerstag? Er hat mich veranlasst, unbedingt am Donnerstag zu kommen. Dann könnte er mir die Leute zeigen, die wären nur kurz Zeit da und es wäre doch egal. Und was ich denn bei mir hätte an Kleidung, er hat sich alles für alles interessiert und ich konnte nur sagen, ich habe meine Persianerjacke bei mir und einen dicken Rock ist und eine furchtbare Hitze. Hier in München ist es auch wärmer geworden. Ja, ich sage, Bonn ist furchtbar warm und ich leide sehr darunter, dass ich nur diesen Anzug bei mir habe. Und dann sagt er, dann komm doch mal her. Also der Mann, der konnte überhaupt nicht ohne mich sein im Grunde. Und dann hat er mir noch gesagt, und ich sollte vor allen Dingen den neuen Wagen holen. Das wäre klappt ja alles wunderbar und den neuen Wagen einfahren und es wären schon mal 600 Kilometer wieder dazu und 600 zurück, dass um jeden Preis die 5000 Kilometer Grenze erreicht würde, bevor wir nach Spanien führen, damit die ersten Kundendienste in Deutschland gemacht würden, weil die Spanier ja unfähig seien. Das waren die Gründe. Vor allen Dingen sollte ich den Wagen holen. Daran lag es ihm, um den Wagen zu bewegen, wie er wörtlich sagte. Also, um es nochmal zu wiederholen, am Montagabend rief Braun nach 7 Uhr an. Mhm, ja, von seiner Praxis aus. Und hat mit Ihnen gesprochen. Ungefähr 20 Minuten. Und Sie gebeten, am Donnerstag nach München zu kommen. Ja. Da käme ein jüngeres Ehepaar zu ihm, wegen seines Spanienbesitzes. Nein, er hätte sehr tolle Leute kennengelernt und die interessierten sich auch, mit uns nach Spanien zu gehen. Und es wären reizende Menschen und die würden mir auch gefallen. Und mit denen wollte er sich mit Ihnen zusammen treffen? Ja, die sollte ich kennenlernen. Und ich sagte, wenn ich komme, kann das nur vormittags sein, denn ich fahre ja, muss ganz schnell wieder zurück. Ich werde dann mit dem Zug kommen, den Wagen abliefern, das ist sogar ganz organisch, sagte ich. Dann werde ich den Wagen am Mittwoch dem Fährbach bringen und fahre dann von Köln ab. Er hatte das sofort greifbar und sagte, du lieferst den Wagen ab. Du kannst ja in Köln den Zug besteigen, ist ja wurscht, brauchst nicht mehr nach Bonn zu fahren. Er war ein sehr schneller Denker. Und fährst von Köln nach München und ja. Und deswegen wunderte ich mich ja auch, dass Dr. Braun sich mittags nicht meldete. Übrigens ist mir heute Nacht dazu Folgendes eingefallen. Sie haben mir gestern vorgehalten, dass Frau Meier gesagt hätte, Frau Klo sei krank gewesen. Herr Dr. Braun hätte an dem Donnerstag mit ihr gesprochen und sie sei krank gewesen. Dazu ist mir eingefallen, dass mittags, als Dr. Braun aus dem Café Siegestor... Am grünen Donnerstag Mittag, als er mich anrief und mich fragte, warum bist du nicht im Café? Und ich ihm antworten konnte, ja, ich hatte damit gerechnet, dass du bei mir vorbeikommen würdest, schon als Arzt hättest du dich interessieren müssen, Anstandsbedingungen, was weiß ich jetzt in dieser furchtbaren Lage, in der ich mich befinde. Dann hatte er zur Antwort, ich konnte es nicht. Ich habe Frau Klo mit reinbringen müssen und ich habe Frau Klo zum Friseur gebracht. Und das ist mir heute Nacht erst eingefallen, das habe ich nicht aufgeschrieben. Es ist mir aber eingefallen und das glaube ich hundertprozentig. Und den Friseur kann ich namhaft machen. Frau Klo ging immer zu dem Friseur Figaro, nannte Braun den. Ich glaube, das ist ein Modefriseur, der die Bezeichnung Figaro hat. Und wenn Frau Klo zu einem Friseur ging, nahm sie hinterher auch Kosmetik. Und ob sie das bei dem Figaro machte, weiß ich nicht. Früher hat sie es gemacht bei dem Kosmetikladen in der Sonnenstraße, Ecke Schwanthaler Straße. Und dann war die Gepflogenheit von Braun so, dass er, wenn Frau Klo nach München kam, dass er sie dann abends wieder traf und mit ihr entweder ins Kino ging oder ins Theater ging und dann fuhren die gemeinsam. Das wurde immer organisch eingerichtet, dass er sie jeweils mit rausnahm. Entweder war es Dienstagvormittag oder Freitagvormittag, dass Frau Klo zum Friseur ging. Sonst, damit sie die Möglichkeit der Rückfahrt hatte mit Braun. So war das immer. Aber jetzt war es drin Donnerstag und das war doch kein Am Karfreitag hatte Herr Braun keine Praxis, war sowieso ein Feiertag. Und dann ist es absolut liegt es auf der Hand, dass die beiden Menschen sich getroffen haben, dass Frau Klo gesagt hat, du hast ja brauchst ja sowieso nicht über Nacht in München zu bleiben, dann fahren wir gemeinsam nach Hause. Also das ist eine Vermutung meinerseits, aber der Figaro ist ja nachprüfbar, ob Frau Klo tatsächlich beim Friseur war. Und wenn sie beim Friseur war, ist sie bestimmt nicht alleine rausgefahren. Frau Klo war in dieser Woche beim Friseur, aber nicht am Gründonnerstag. Nicht am Gründonnerstag. Weil dann hat Herr Braun nicht belogen. Braun hat mir zur Entschuldigung gesagt, ich hatte keine Zeit, ich habe Frau Klo mitgenommen zum Friseur. Ich konnte es leider nicht, zeitlichen Gründen. Ja, das war dieses Gespräch. War Frau Klo vielleicht bei der Kosmetik an dem Mittag? Das müsst ihr überprüfen, es ist ja zweierlei. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Dr. Braun sowas sagen sollte, so, dass er so schwindelt. Das halte ich für ausgeschlossen. Er hat bestimmt Frau Sie halten es also für ausgeschlossen, dass Braun schwindelt? Dass Braun mich anschwindelt. Wenn er sagt, ich habe Frau Klo mitgenommen, dann ist das immer so gewesen eigentlich, möchte ich sagen. Also ich habe ihn nie nachkontrolliert. Ich bin ein Mensch, der glaubt, wenn einer mir sagt, das ist so, dann mache ich mir nicht die Mühe, das zu kontrollieren. Warum schließen Sie, dass Braun Sie Ihre Wohnung nicht aufsuchen konnte, weil er Frau Klo nach München gebracht hat? Also aus zeitlichen Gründen. Aber im Siegestor-Café ja, sich mit Ihnen treffen konnte. Ja, das war immer für die Zeit 20 nach 2 anberaumt. Um 3 Uhr fing schon seine Sprechstunde an. Es war immer dann, es war feststehend, eine Verabredung, die brauchten wir nicht besonders zu verabreden. Dann war ich um 20 nach 2 im Siegestor-Café, wenn er mich vorher angerufen hatte oder eine andere Sache vereinbart hatte. Das Café im Siegestor ist von der Karlbachstraße 40, wo Sie wohnen, doch nicht allzu weit weg. Ganz nah. Ich gehe, ja, ungefähr 10 Minuten weit. Dann wäre es doch kein Zeitverlust gewesen für Braun, zu ihm hinzufahren. Eben, deswegen habe ich mich gewundert, aber er wollte ja Kaffee haben, bei mir kriegt er den Kaffee nicht. Warum nicht? Weil ich keinen Kaffee im Hause habe. Ich trinke nur Nescafé und Dr. Braun trinkt nur ganz starken Kaffee. Und Sie im Wesentlichen das überhaupt sagt, trinke ich Buttermilch. Können Sie mir das oben noch mal vorlesen? Am Montag rief mich Dr. Braun nach 19 Uhr an und sprach mit mir. Er bat mich, am Donnerstag nach München zu kommen. Er habe tolle Leute kennengelernt. Diese wollen mit uns nach Spanien gehen und ich sollte die kennenlernen. Er frug mich auch nach meiner Kleidung, was ich mithabe und dass ich kommen solle. Ich sollte mit dem Zug fahren, ich sollte den neuen Wagen abholen. Das ließ sich sehr gut dann damit verbinden. Ich wunderte mich, dass sich Dr. Braun mittags nicht bei mir gemeldet hat. Dann kommt ein Einwander, sagte Frau Brüne, Sie haben mir gestern vorgehalten, Frau Meier habe gesagt, Frau Kloh sei krank gewesen. Am 14.04. Ja, ich meine, das vorherige. Am Montag, 11.04., eine Minute nach 19 Uhr, rief Dr. Braun bei mir in Bonn an. Dr. Braun rief immer eine Minute nach 19 Uhr an. Er war sehr pünktlich. Dr. Braun erzählte, er habe Leute kennengelernt, ich sollte am Donnerstag kommen. Ich sagte, dass ich den Wagen verkauft habe, zum Preis von D-Mark 2500. Er war zufrieden. Den Restbetrag von D-Mark 500, darüber wollten wir uns noch einigen, sagte er. Ich hatte das Geld vorgelegt. Was vorgelegt? Ich hatte die 3000 Mark. Vorgeschossen, ja, ja, für den Wagen. Ja, das steht vor. Ja. Hier steht auch noch mehr. Ich sollte doch den neuen Wagen holen, damit die 5000 Kilometer erreicht ja, werden. Ja, das ist in diesem Stunde kam und auf. Und dann steht es noch, und ich sollte Donnerstag in München sein und den Spanienakt sollte ich mir nach Bonn nehmen. Und hier oben steht das übrigens. Er ging auf den Schwuchtel, also er ging aus. Und ob ich gestattet, tolle Leute hätte er kennengelernt. Hier steht es oben auch nicht mehr. Ja, warum sollten Sie den Spanienakt nach Bonn nehmen? Er fürchtete offenbar, dass ich das so hinzögern würde mit dem Leiden meiner Mutter, damit ich gar nicht mehr nach München zu reisen hatte, damit ich sofort von Bonn aus. Deswegen sollte ich mir ja auch Gründonnerstag so viel Kleidung mitnehmen, damit ich von Bonn nach dem Tode meiner Mutter hätte starten können nach Spanien. Über die Route nach Pournon. Die direkte Verbindung über Lyon und wie man am kürzesten von Bonn fährt. Aber Sie wussten noch gar nicht von Ihrer Mutter. Eben, aber Dr. Braun denkt auf 6-8 Wochen im Voraus. Vom 11. bis zum 27. oder 28. sind doch keine 5-6 Wochen. Nein, ich wusste ja gar nicht. Sicherlich. Ich habe Ihnen ja auch gesagt, mein Gott, bis dahin kann viel passieren. Wie kannst du jetzt schon davon sprechen, nicht wahr, dass meine Mutter stirbt? Du bist so grob, naja, wir müssen alle mal sterben. Und so war er denn nicht. Ich musste der Tatsache ins Auge fassen, weil deine Mutter ist ja alt genug geworden. Und so sprach er. Er war eben ein Arzt. Der hat am 11. Leben und Tod jonglierte. Braun hat am 11. bei Ihnen den Eindruck erweckt, er sei ein sehr schneller Denker und hat sofort alles begriffen. Ja. Dann haben Sie gestern gesagt, Sie haben für den alten Wagen 1500 Mark Braun gegeben und späterhin die restliche 1500 D-Mark an Braun auch noch bezahlt, ja, sodass der alte Wagen von Ihnen für 3000 DM bezahlt war. Ja. Heute geben Sie an, Sie haben 2500 DM an Braun bezahlt, als Preis für den neuen. Nein, für den alten, Herr Staatsanwalt, für den alten. Es ist ja nur vom alten Wagen die Rede. Also als Kaufpreis für den alten haben Sie zweimal 1500 Mark gegeben. Und zwar gegeben. Am 58, als er gekauft wurde, habe ich die Kaufsumme mit ihm teilen müssen. Habe ich 1500 gezahlt, er hat 1500 gezahlt. Das war im Jahre 58, als er erstmalig angeschafft wurde. Ich hatte die Unterhaltspflicht, wenn ich den Wagen in München fuhr. Er wurde im Winter lahmgelegt. Und wenn er nach Spanien eingesetzt wurde, dann hatte Braun die Unterhaltspflicht. Und wenn Reparaturen anfielen, wollte Braun einspringen. Also die 3000 Mark waren als Kaufpreis für den alten gedacht. Das war der Kaufpreis. Sodass Sie dann den Preis für den alten Wagen praktisch dann von sich aus bezahlt. Alles bezahlt haben, ja, natürlich. Haben Sie darüber eine Quittung? Ja, die Quittung in der Hinsicht, dass er mir den Kampffahrzeugbrief gab. Das war die Quittung. Der Kampffahrzeugbrief lag bis zu dem Termin, bis zum Zahlen der zweiten 1500 Mark bei Ihnen verwahrt. Den hatte Traum bei sich in seiner Wohnung irgendwo. Haben Sie den Kaufpreis kurz vor Ankauf des neuen Wagens, den restlichen Kaufpreis, muss ich sagen, kurz vor Ankauf des neuen Wagens an Braun bezahlt, ja, oder schon einige Zeit? Nein, und unmittelbar kurz vor hier, weil er bat sogar darum, weil er sonst die 5.000 Mark hätte er wieder Aktien verkaufen müssen, sagte er mir, und er hätte so viel Bargeld nicht und ob ich ihm die 1.500 jetzt schon vorstrecken könnte, geben könnte. Und das hab ich auch getan. Das steht hier auch drin, wann es war. Sie meinen also, Braun hat zu Ihnen gesagt, dass er nicht über so viel Bargeld verfüge? Ja. Wie stellen Sie sich dann fest vor, dass kurz vorher Braun von seinem Konto über 10.000 Mark abgehoben hat? Ich kenne sein Konto nicht. Ich kann ja nur das sagen, was er mir gesagt hat. Er tat immer so, als wenn er sehr, sehr wenig Geld hätte, weil er alles in Aktien angelegt hätte. Und die Aktien schlecht wären. Er konnte zum Beispiel einmal 20.000 Mark nicht bezahlen in Spanien. Und da hat er Frau Klo angefleht, sie möchte doch bitte eine Unterschrift geben, damit er eine Hypothek auf dem Pöcklingschen Besitz bekommen könnte. Das hat Frau Klo abgelehnt, weil sie ja den Nutzen nicht so lebenslänglich hatte. Und er hat fürchterlich darüber gejammert und hat dann Aktien verkaufen müssen, die dann unglaublich gestiegen sind. Und er hat dann allen Leuten erzählt, ich habe 100.000 Mark an Aktien verloren, bloß weil Frau Klo keine Einsicht hatte. Wann haben Sie denn Waren in Bonn oder Köln, Fehrbach tatsächlich übergeben? Am Mittwochabend. Um wie viel Uhr? Abends. Jetzt muss ich nachschauen. Können Sie es nicht aus dem Gedächtnis sagen? Ja, abends. Ich bin, nachdem ich bei meiner Mutter im Krankenhaus war, bin ich nach Köln gefahren. Also Sie sehen jetzt in Ihrem Notizbuch nach, um festzustellen, wann Sie dort notiert haben, dass der Wagen übergeben wurde. Ja, abends. Er kam dann, als ich ankam, war er bei seiner Freundin, zog sich eine Jacke an, ich sollte noch was essen und wir fuhren zum Bahnhof. Er fuhr seine erste Fahrt, hatte noch Erörterung mit seiner Mutter, ob er das wagen könnte, weil er ja doch krank sei und wenn nun eine Kontrolle käme und so. Und dann tat er das ab, ach, so für diese halbe Stunde, das wird schon gehen. Und er möchte auch gerne mal den Wagen probieren und fuhr mich tatsächlich zum Bahnhof. Und ja, wann kamen Sie da zu Fehrbach? Ja, also nachdem ich bei der Mutter, gegen 9 Uhr etwa. Gegen 9 Uhr? Ja. Wissen Sie das jetzt auswendig oder haben Sie das jetzt gerade? Ich habe es noch nicht gesehen, ich weiß es nicht auswendig. Gelesen. Ich kann ja nicht sehen ohne Brille. Nachdem im Krankenhaus endgültig Schluss war, da bin ich abgefahren. Wie lange haben Sie sich dann bei Fehrbach aufgehalten? Wenn der Zug 10.25 Uhr geht, werde ich mich bis 9:30 Uhr aufgehalten haben, 20.10 Uhr allenfalls. Wie lange fährt man von der Wohnung Fehrbach zum Bahnhof? 20 Minuten. Viertelstunde. Viertelstunde bis 20 Minuten, ja. Was hat der Fehrbach zu dieser Zeit an? Er war ohne Hut und ohne Mantel, mehr kann ich nicht sagen. Hatte er einen Straßenanzug an oder war er anders bekleidet? Einen normalen, einfachen Anzug. Zum Arbeiter, der Mann ist. Einfach angezogen. Hatte er sich kurz vor der Fahrt zum Bahnhof umgezogen? Er hat ein anderes Jackett angezogen, das habe ich gesehen. Er hatte ein kragenloses Jackett an, als er kam und... Ohne oder wie ist es mir, glaube ich, im Gedächtnis geblieben. Das kann ich aber nicht hundertprozentig sagen. So hatte er Gepäck dabei? Nein. Haben Sie Gepäck dabei? Ja, ich hatte einen Koffer dabei. War der schwer? Ja, da hatte ich Sachen drin, die ich aus Bonn mitgenommen hatte, um sie in München abzustellen. Welche Sachen befanden sich im Koffer? Ja, was war denn da drin? Wahrscheinlich nur Handarbeitsgeschichten oder so, jedenfalls nichts Schweres. Vielleicht ein paar Schuhe noch und vielleicht ein schmutziger Schlafanzug. Ich weiß es nicht. Was soll der schmutzige Schlafanzug in München tun? Ja, der wird doch in München gewaschen dann. Haben Sie oder vielleicht hatte ich ihn auch nicht bei mir. Das weiß ich ganz sicher nicht. Das ist vollkommen richtig. Den werde ich gar nicht bei mir gehabt haben. Also ich weiß es nicht, was im Koffer war. Vielleicht irgendetwas zum Auswechseln. Ich weiß es nicht. Ich sage jetzt irgendetwas. Also Sie wissen nicht, was im Koffer war? Nein, es war... In der Hauptsache wollte ich ja Sachen holen aus München. Also wird kaum was drin gewesen sein. Hatten Sie eine andere Kleidung noch im Koffer, ein anderes Kleid? Nein. Können Sie das mit Sicherheit verneinen? Ich kann ja kein anderes Kleid gehabt haben, denn ich hatte ja diese schwarze, dicke Persianerjacke an mit einem schwarzen Bock. Ich hatte ja gar nichts bei mir. Ich bin ja Hals über Kopf nach Bonn gefahren. Aber so gar nichts bei mir gehabt. Ich habe den leeren Koffer mitgenommen. Ich glaube, es ist ein Koffer meiner Mutter gewesen, um in München Sachen mitzunehmen. Und welche Kleidung haben Sie denn abends angezogen? Wann abends? Als Sie wieder wegfuhren, wie Sie mir bisher erzählten. Ja, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Manchmal trage ich eine lange Hose zum Fahren. Denken Sie doch bitte mal nach. Wahrscheinlich die Rock-und-Strickjacke. Welche Farbe wissen Sie noch, welche Rock-und-Strickjacke hat? Pullover. Das weiß ich nicht. Ich habe so viele Strickjacken und Pullover. Das kann ich wirklich nicht sagen. Ist darunter eine weiße Jacke? Aber die werde ich aber nicht auf der Fahrt tragen. Ist darunter eine schwarze Jacke? Schwarze Jacke habe ich nicht. Ich habe nur eine weiße. Eine schwarze Jacke besitzen Sie? Nein. Besitzen Sie einen schwarzen Rock? Ja. Besitzen Sie einen weißen Rock? Ja. Besitzen Sie ein schwarzes Kleid? Ja. Haben Sie diese auf der Fahrt angehabt? Nein. Schwarze Kleid. Können Sie das mit Sicherheit schwarze verneinen? Schwarze Kleid mit Sicherheit verneinen, ja. Das ist ein Theaterkleid, das schwarze Kleid. Haben Sie mehrere schwarze Kleider? Nein. Es wird was Sportliches gewesen sein, worin man sich bewegen kann. Also ich kann es nicht sagen. Ja. Vielleicht habe ich eine lange Hose angehabt, in der Strickjacke Pullover, ich weiß es einfach nicht mehr. Ist sogar möglich, weil es nachts war. Und nun kommen wir dann wieder zu dem Bahnhof in Köln, zu diesem ominösen. Wann befanden Sie sich am Bahnhof und wann auf dem Bahnsteig? Das kann ich nicht mehr genau sagen, Herr Stadtmann. Ich nehme an, kurz nach 10 etwa, nachdem Fahrkarte gekauft worden war und also ich weiß nur, dass ich den Mann gedrängt habe, der eine unglaubliche Ruhe entwickelt hat und furchtbar langsam geht und langsam ist und dass ich nervös war, dass ich den Zug nicht verpasst habe. Das weiß ich, dass der Fährbach langsam ist. Dass ich ihn gedrängt habe. Woher wussten Sie, dass es ein Zug um 10.25 Uhr abfährt? Ich fahre immer bin immer von Bonn gefahren, da brauchte ich ja nur 30 Minuten dazu zu rechnen. Ich wusste, dass zu der Zeit ein Zug fuhr, bin zum Bahnhof gegangen und habe gefragt, wann fährt der planmäßige Zug. Ich habe mich dort an der Sperre erkundigt, am Schalter. Haben Sie dann, nachdem Sie dort die Auskunft erhalten haben, auf die Uhr gesehen? Das Bahnhofsuhr vielleicht, kann sein. Ja, wie spät war es da? Das weiß ich nicht, Herr Staatsanwalt, das weiß ich bei Gott nicht mehr. Nun ist es doch üblich, wenn man sich auf den Bahnhof begibt und weiß, wann der Zug abgeht oder wann der Zug ankommt, dass man auf die Uhr sieht und weiß, ob ein Zug Verspätung hat oder nicht. Kam der Zug pünktlich? Ich glaube, er kam nicht pünktlich. Und Herr Fährbach haben hat Sie sich darüber unterhalten? Ja, ich glaube, er hat diesbezüglich eine Bemerkung gemacht. Ich wäre wieder so hastig gewesen und das ging auch mit der Ruhe und so. So ist das typisch männliche Äußerung. Wo befand sich der Liegewagen bei diesem Zug? In der Mitte des Zuges, wie immer. War es ein langer Zug oder ein kurzer? Das weiß ich nicht. Das sind alles Dinge, die... Ich war ja so müde, ich weiß es nicht. War der Zug elektrisch? Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Und wenn Sie am Bahnsteig stehen, fährt die Lokomotive an Ihnen ja vorbei. Ja, das weiß ich aber bei Gott nicht, das konnte ich nicht unterscheiden. Sie können eine Dampflokomotive von einer elektrischen oder Dieselmaschine nicht unterscheiden. Da Sie nicht unterscheiden können, ob es sich um eine Dieselmaschine oder um eine elektrische handelt, das mag vielleicht noch hingenommen werden können. Aber der Unterschied zwischen Dampflok und einer elektrischen, einer Diesellok, der fällt so augenfällig ins Gesicht. Das jeder Laie, ich glaube, das gibt es nur in Bayern, diese elektrischen Loks. Das gibt es in Rheinland nicht. Ich weiß, dass in Bayern so dass die Züge da elektrisch fahren, nicht? Glaube ich, oder? Ja, es hat keine Knechtestützen. Ich weiß es nicht. Also von Köln weiß ich, kann ich nicht sagen. Ja, sind Sie denn jemals vom Kölner Bahnhof weggefahren? Aber natürlich. Dann müssen Sie doch wissen, ob da dort elektrische Züge fahren. Ja. Nein, das war auf sowas. Ach, weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. wäre nie auf die Idee gekommen, mich dafür zu interessieren, ob das nun elektrisch oder Dampf ist oder wie. Ja, bei einer Dampflok kommt von der Rauchgase, das war ganz einfach. Und bei einer elektrischen naturgemäß nicht. Wenn es ruht, nicht, weil es eine Dampflok. Ja, in Bonn kommt immer Dampf raus. Jetzt stelle ich mir den Bonner Bahnhof vor, wir in Köln ja auch Dampf rauskommen. Das ist eine Dampflok, ja. Ja, wenn die Lokomotive bei Ihnen vorbei ist, dann sieht man sie. Dieses typisch, dieses Fahrzeug, bitte, ich weiß es nicht. Also Sie wissen nicht, um welche Lokomotive es sich damals handelte? Nein. In einem Zugfall, mit dem Sie dann nach München. Nein, weiß und der Liegewagen war in der Mitte des Zuges. Ja, ich weiß, das vierte oder dritte Abteil, Liegewagen, ich habe gefragt, Liegewagen dort. Ja, der Liegewagen war ein Waggon in der Mitte des Zuges etwa. Ich glaube. War am Anfang oder Ende? Ich glaube, dass es in der Mitte war. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, zunächst kam der Schlafwagen, dann kommt der Liegewagen. Ich weiß es aber auch nicht genau. Sie haben doch den Liegewagen gesucht, ja. Wie Sie angeben. Da müssen Sie doch ungefähr wissen. Aber Herr Staatsanwalt, das ist so furchtbar lange her und ich habe auch. Es interessierte mich ja nur nebensächlich. Ich war müde und wollte liegen, wollte vor allem nicht stehen oder sitzen die Nacht. Also Ihr Interesse ging darauf zu sitzen? Nur zu liegen. Oder zu liegen? Nur zu liegen. Ganz egal wie und wenn mit sechs Menschen in einem Raum, wie es im Liegewagen üblich ist. Ich habe ja nächtelang nur stundenweise geschlafen vorher. Ich war ja vollkommen übernächtigt nach dieser schweren Krankheit, die ich 4 Wochen hatte. Ja, haben Sie die Nächte vorher überhaupt nicht geschlafen, oder? Wenig, ganz wenig. Warum nicht? Ja, weil ich immer mich um meine Mutter gekümmert habe. Ich bin manchmal sogar im Krankenhaus geblieben, weil es nicht erwünscht war. Ja, also Sie stiegen dann in den Zug ein, und zwar in welchen Waggon? In den Liegewagen. Und was haben Sie dort getan? Habe ich den Schaffner gefragt, ist noch was frei? Darauf sagte er nein. Da fragte ich auch nicht für 2 Mark nein. Und dann bin ich in den nächsten Wagen gegangen und der war ganz voll. Er sagte, es ist alles belegt, hat der Mann gesagt. Ist das nichts zu machen? Nein, nichts zu machen. In Bonn stiegen noch Leute zu und was weiß ich, was für Ausflüchte hatte.